Machen wir Dance. Unlimited. Anstarten und rein in die zweite Stunde Unlimited. Wir fahren mal los mit dem Wiener Planquadrat und machen garantiert einen Stopp an der Autobahnstation am Weg nach Italien und hören Austriano Celentano vom Wiener Planquadrat. Hello, das ist FM4 Unlimited, Stunde 2. In Stunde 3 kommt Beware und hier DJ Functionist. Wiener Planquadrat auf dem Weg mit uns Richtung Süden, gedanklich musikalisch. Wir lassen die Kassette im alten Autoradio weiterlaufen und das ist Bertrand Bourjolas im Juxek Remix. I Care.

Black Loops ist das mit Electribe Sesh. Hier in FM4 Unlimited und wir legen weiter für euch auf. Ich noch ein bisschen und um 9 dann wie immer ein Exclusive Set von DJ Beware.